Peter Wanderer. Willkommen zur 38. Ausgabe des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Ryan stolz wäre. Heute mit Christopher Russ und Greifenklau. Und zwar zum Thema Helden und Heldentum, dem Januar-Thema im RSP-Blog Karneval. Mhm. Den wir noch am Silvester huldigen. Ja. Wir fangen aber natürlich wie immer an mit was anderem. Ja, richtig. Und zwar, ganz wichtig, als erstes wird der Weihnachtspreis des Winter-OPC verlost. Wir haben 7 Preise, wir haben 17 Teilnahmeberechtigte. Ich sollte vielleicht noch kurz erklären, wer bis zum 24. mindestens 2 Abenteuer bei uns eingereicht hat. Klammer auf, höchst einreiche Zahl ist 3. Also maximal 3 Abenteuer kann man einreichen oder 3 Beiträge kann man einreichen. Das müssen ja keine Abenteuer sein, sondern spielbares Material. Also wer 2 Beiträge eingereicht hat, nimmt daran teil. Und das sind immerhin, wie viele? Einmal raten, hatte ich es ja vorhin schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Nee, gesagt hast du es mir nicht. 24, nee, es waren über 20, glaube ich. Es sind mit Sicherheit über 20 Beiträge, es sind schon locker fast 60 Beiträge, aber es sind 17 Leute, die 2 Beiträge mindestens eingesendet haben. Achso, das hast du gerade genannt. Ja, das hatte ich gerade gefunden. Von daher war das war eine Falle. Okay. Nee, ich wollte, das wäre eigentlich eine super Frage gewesen, weil 17 hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ja. Also wir haben 7 Preise. Also. Zahlen üben wir 2015 nochmal. Ein guter Vorsatz. Ja. So, wir haben. Mannichten gibt es bitte keine Nachhilfe, wenn es da. Genau. Shadowrun 2050. Und zwar ist das nicht etwa das alte Shadowrun, sondern Shadowrun 5 2050. Nämlich gibt es so eine Art für die Shadowrun 5 Regeln ein Classic-Setting, also wie eben Shadowrun 2050 anfängt. Mittlerweile ist man in der Zeitlinie, ich glaube, weit über 2070. Und jetzt gibt es halt nochmal das klassische Setting. Also soll wohl sehr cool sein. Das kann. Das verlosen wir einmal. Du darfst den Würfel. Ich würfle. So, gewonnen hat die Nummer 9. Oh. Ja. Sprawl Dogs. Der Shadowrun-Blog. Na, passt doch. Ja, ich glaube, der hat sogar schon rezensiert, aber wie immer bei dir sind. Ja, dann lass mich doch einfach nicht würfeln. Interessante Ergebnisse zu erwarten. Oh, ich weiß gar nicht, ob er selber hat. Aber ich meine, ich hatte, ob ich nur einen Bericht oder eine Rezi beim gelesen habe, weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich denke mal, es würde ihn auf jeden Fall freuen. Hoffentlich. Gut, so, dann ist die 9 gestrichen. Dann haben wir außerdem noch ein Science-Fiction-Rollenspiel, nämlich das Nova-Basisbuch, erschienen beim Prometheus Verlag. Mhm. Jawohl, das ist auch ziemlich cool. Ich habe es auch schon mal Probe gespielt, das alte Nova. Ich weiß gar nicht, so viel hat sich da wahrscheinlich nicht getan. Das war ein ziemlich fettes Ding. Und ja, setzt in Sachen Science-Fiction durchaus Maßstäbe. Deutsches System, keine Übersetzung. Das ist doch deutsch, ne? Ja, kann man gut auf dem Nordkont mal spielen. Da treiben sich die Macher um. So. Achso, es sei noch angemerkt, wo du es ja gerade erwähnt hast. Also ich entschuldige mich vorab für die Würfelergebnisse. Ich kann nichts dafür. Es ist alles tatsächlich erwürfelt. Es ist einfach entweder meine Superkraft. Schlecht zu würfeln, wohlgemerkt. Ja. Ich habe ja. Also ich habe ja anscheinend dann 2. Ja. A, immer zu spoilern. Ja. Und B, scheiße zu würfeln. Richtig. So. Geht weiter. Ungewöhnlich zu würfeln. Ja, oder ungewöhnlich. Schön war. Aber meistens immer irgendwie. Skurril auf jeden Fall. Zumindest kann es keine Doppelung geben. So. Die Nummer 16. Robin Horner. Ich gucke hier nochmal nach. Nicht, dass ich den Namen falsch vorlese. Robin Hormel. Jawohl. Achso, und wer sich ansonsten noch wundern sollte, dass zu Beginn des Podcasts weder ein Ploppgeräusch gab, noch das Geräusch eines sich öffnenden Kronkorkens. Wir trinken. Flundes. Ja, das Geräusch habe ich noch nicht perfektioniert, dass man es hören könnte. Wir trinken heute Weihnachtspunsch. Und zwar von Jim Beam. Ja. Ja. Als nächstes haben wir Splittermond, die quasi das neue Rollenspiel von vielen ehemaligen DSA-Autoren, erschienen bei Uhrwerk. Mhm. Ja, ich habe es übrigens auch gewonnen. Ich habe es beim Blutschwetter Weihnachtskalender gewonnen, wo ich gar nicht sagen darf, dass ich da, glaube ich, nur 3 oder 4 Mal teilgenommen habe und die Antworten auch noch jeweils erraten waren. Sehr gut. Das sind mir immerhin die Liebsten. Ja. Und zum Thema Würfelglück muss ich auch noch beifügen, ich habe ja auch Weihnachten wieder mit meiner Schwester Brettspiele gespielt. Unter anderem mit meiner Schwester. Jedenfalls, ich bin ja schon ekelhaft bei Strategiespielen, weil ich die doch ganz gerne mal gewinne. Das kann ich bestätigen, weil das ekelhaft bist. Aber ja, wenn danach dann die Glücksspiele anfangen, so was wie, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ja meine Schiene. Ja, aber in dem Fall konnte ich auch für sehr viel Ärger sorgen, sagen wir mal so. Ja, okay. Ich dachte, du hättest jetzt vor lauter Wut deine Schwester bewusstlos geschlagen vielleicht. Weil das. Na, nee, solche Spiele entspannen mich immer. Ich hatte irgendwie schon 3 drinne, die anderen gerade mal 1. Ah, okay. Und dann durfte ich wieder gucken, dann war ich entlassen. Ach so, okay, also die Ekelhaftigkeit setzt sich dann da auch mal fort. Ja. Okay, ja, Splittermond. Habe ich mich leider noch nie, ist das leider, also ich habe mich da noch nie zu durchringen können, das mal zu spielen, obwohl ich ja nur lobende Worte höre. Ja, vielleicht mal eines Tages. So, auf jeden Fall darf ich freuen, die Nummer 9 hatten wir schon. Oder machst du das? Der 9 wird neu gewürfelt, danke. Ja. So, ihr seht, es setzt sich hier wieder fort. Die Nummer 3. Mhm. Da muss man hier hochscrollen, weil ich eine Handschrift habe, die lässt vieles offen. Ja, ich habe es auch nach 25 Jahren, die wir uns kennen, immer noch nicht geschafft, es zu entschlüsseln. F. Wehner. F. Wehner. Herzlichen Glückwunsch. So, dann als nächstes geht in die Verlosung das neue Kartenspiel zu Warhammer 40k, nämlich Conquest, ein Living Card Game, quasi der, also ich würde mal Nachfolge von Invasion sagen, das ist halt das Warhammer Living Card Game. Mhm. Ich habe es noch nicht gespielt, aber zumindest der Vorgänger Invasion gehört ja mit zu den, also ist eine wirklich gute Spielmechanik, ändert so ein bisschen an Magic, aber halt ein aufgebautes Magic. Und durch das Living Card Game bezahlst du halt vielleicht, wenn du dir wirklich alle Sets kaufen würdest für 100 €, aber keine 2000 oder 5000 oder. Ja, wie das was war. Ich gar nicht wissen, wie viel Geld da unnötig stecken geblieben ist bei dem einen oder anderen. Bei mir nicht viel, ich habe sowas nie gern gespielt. Aber Strategie und so, ne? So. Ja, Magic, naja. Du hast bestimmt Spelljammer gern gespielt, oder? Nee. Das war das System, wo man. Nee, es hieß da nicht Spelljammer, wie hieß das denn? Ach, du meinst das von DSA, das ist das Ding? Um Gottes Willen, das meine ich mit Sicherheit nicht. Das hat niemand gern gespielt. Das war auch irgendwas mit Spell, irgendwas, bin ich der Meinung. Spellforce, hast Spellforce, du recht. Ja. Ja. Nee, ich meine das von D&D, also von TSR, das Ding. Ah, nee, das habe ich nicht. Weil da hast du ja nur quasi einen Wert gehabt, wo du immer schön Plusse draufgelegt hast. Das heißt da, das. Nee, das Vampire-Kartenspiel hatten wir mal. Ja, das hatten wir, aber haben wir das auch gespielt? Das haben wir auch mal gespielt, bis wir dann gesagt haben, oh, Boss, ist viel zu schwer. Weil die Regeln waren total komplex. Ja. Und für so ein Spielabend war das irgendwie nicht richtig geeignet. Alles klar. Aber naja, so. Warhammer von Heidelbeeren. Richtig. Die Nummer 6. Das ist C. Bales. Aha. Die Dungeon Slayer Front hat wieder zugeschlagen. Ich weiß nicht, was ein eingereichtes Abenteuer für Dungeon Slayer ist. Die fette Betty. Klingt ja schon mal vielversprechend. Die fette Betty. Könnte auch ein Riesengeschütz sein oder so. Ja, richtig. Habe ich auch gerade mal so überlegt. Oder ein Bomber oder sowas. Ja. So, was haben wir denn noch? Jawohl, wir haben noch das sensationelle DSA-Kochbuch Kulinaria. Ach Quatsch. Von Ulysses, ja. Erste Rezensionen sagen, ja, DSA-Rezensionen sind allerdings auch immer überkritisch, muss man dazugeben. Sagen so lala, sag ich mal. Also, du hast da zwar einige Rezepte, aber die auch ein bisschen DSA-typisch aufgemacht sind, aber es ist halt kein. Also man hätte da noch wesentlich hardcore-mäßiger einsteigen können, okay. Haben, glaube ich, viele erwartet. Also sind das jetzt, handelt sich da eher um klassische Rezepte oder ja, tatsächlich mittelalterliche? Soweit ich weiß, klassische relativ klassische Rezepte, vielleicht noch ein bisschen abgeändert im Detail. Ja. Es gibt auch durchaus eine Website, die nachgekocht hat. Also ich könnte das ja, also hätte ich es, würde ich es ja mal meiner Schwester geben. Oh ja. Aber ich erinnere mich daran, wir haben ja DSA-Labs gemacht, ne? Und dann, was weiß ich, dann hast du da diese Region ist halt bayerisch angehaucht, ne? Und dann hast du dir Melanie hat sich nochmal 10 bayerische Kochbücher quasi hingestellt, ja, das Beste rausgesucht und da wirklich sensationell gekocht. Stimmt, du hast ja auch einen. Ja, zwei. Also einmal. Ja, einer war es aber von Martin. Und da war glaube ich, die Küche nicht von Melanie jedenfalls. Das war mit dem wir im Oktober, glaube ich, gespielt hatten. Ja. Mit den ganzen Äpfeln. Ja. Genau. Ja, also. Tja, wenn da sowas da drin ist, gut ab, war tatsächlich lecker. Also vergleichbar ist das. Ja, aber das Problem ist, diese 10 bayerischen Kochbücher kannst du nicht in einen DSA-Koch pressen. Das ist richtig. Ja, aber jedenfalls ist es schon ganz cool, weil die DSA-Regionen sind ja halt so, haben halt ihre Prägung, von denen kann man natürlich mal 2-3 typische Rezepte nehmen. Also ja, ich denke mal, schon nettes Ding. Okay. Okay, ja, also viel Spaß beim Nachkochen wünschen wir auf jeden Fall. Der Nummer 2. Das ist André Frenzer. Ja, bekannt für seinen Cthulhu-Blog. Ja, dann bin ich ja mal auf Erfahrungsberichte gespannt. Ob der Mythos wiederbelebt wurde innerhalb der Küche. Richtig. So. Ja, dann haben wir noch 3 E-Books von Begedia. Ja, die sind freie Wahl. Kann man sich ausruhen. Gibt es ja unter anderem, wurde da, wo ich auch eine Story geschrieben habe, das Cyberpunk Kurzgeschichten-Anthologie Fieberglasträume gibt es da zum Beispiel. Oder Tiefraumphasen, das neue Buch von Würfel hält als Herausgeber, das ich gerade anfange zu lesen. Oh ja. Und was mich noch überrascht hat, ist nämlich kein, es war schon Science Fiction, aber nicht so hart SF oder so, hätte ich vielleicht gedacht bei dem Namen. Aber der Name ist dann tatsächlich von Fieberglasträumen abgeleitet. Es ist nämlich quasi, wie es so Cyberpunk ja auch Cyberspace gibt. Mhm. So, in diese Richtung geht das auch. Also ein paar Cyberpunk-Elemente in typische Science-Fiction-Settings übernommen. Ah, okay. Klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Gut, ja, die 3 E-Books gehen an. An die Nummer 4. Das ist Benjamin Eisenhofer. Aber herzlichen Glückwunsch. Wiederum bekannt für seinen D&D-Blog. Beziehungsweise, ich glaube, zurzeit spielt er das System mit Lamentation of the Flame Princess, was man ja sehr empfehlen kann. Das stimmt. So, einen Preis haben wir noch. Ja. Und zwar eine Anthologie aus dem Verlag Thorsten Loof. Stille, das sind 29 Geschichten. Und zwar 29 Siegergeschichten der Story-Olympiade 2013-14. In die Geräusche keinen Einzug gehalten. Mhm. Insgesamt 330 Seiten, ist gerade im Oktober erschienen. Ja, kann so beim Lesen ganz interessant. Die haben also typischerweise die Titel Stille oder Stilles Ende und so. Eins heißt auch laut, also vielleicht gibt es da dann doch Geräusche. Aber es scheint sich so halt um das Thema Hören zu drehen. Von der Idee ist das ja nicht. Laut und nicht Geräusche. Ja, lesen darf das in dem Fall. Die Nummer 4 hatten wir schon. Die Nummer 10. Das ist Dr. Domani. Ja. Den wir selbstverständlich auch, der auch bloggend aktiv ist. Und zurzeit gerade einige Spielberichte postet. Wobei ich gelesen habe, im nächsten Jahr wieder weniger Spielberichte posten. Und von denen wir kürzlich erst den Gnack vorgestellt haben. Ja, ganz genau so ist es. Gut, ja, damit sind die Preise schon mal vergeben. Genau, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal die Gewinner. Ja, genau, viel Spaß mit den Werken, werden sicherlich irgendwann im neuen Jahr hoffentlich alsbald ankommen. Mhm. Gut, ja, damit kommen wir dann zum Thema, können wir erstmal das Thema Helden anschneiden, würde ich sagen. Sehr gern. Ja, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum möchte man denn überhaupt ein Held werden? Auch gerade im Rollenspiel. Oder geht man überhaupt mit der Prämisse denn ran, ein Held werden zu wollen. Du es ja immer so schön zitierst, Helden werden gemacht, nicht geboren. Weil ich dann manchmal ja die These vertrete, dass, wenn ich ein Rollenspiel spiele, gehe ich ja eigentlich ja schon mit dem Gedanken ran, ich werde ein Held. Ja, du wirst ein Held, aber du bist keiner. Ach so. Also charakteristisch schon gesehen. Na, ich werde, also meine Charaktere werden eh nie Helden, weil sie rechtzeitig das Zeitliche segnen. Also da kommt sie erst gar nicht. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich dich an deinen ersten Pathfinder Toten bei mir erinnern darf. Oh, das weiß ich leider gar nicht mehr. Ja. Welchen meinst du von den unzähligen? Er hat ja tatsächlich eine heldenhafte Tat begangen. Achso, der mit den Schattenmantel meinst du? Er hat sich quasi genau schützend über seinen Kameraden geworfen, der sonst gestorben wäre. Und ist dummerweise für ihn gestorben. Ja, oh. Aber das hat die Tat natürlich zumindest für mich einprägsam gemacht und war natürlich durchaus eine Heldentat. Im Umkehrschluss wiederum, Umkehrschluss, ich erinnere, da hatten wir im letzten Podcast ja schon angeschnitten, mein Barbarenhalbling, der deinen anderen Barbarenhalbling, der den einen Ring... Der geht als Anti-Held durch, ja. Ja. Eigentlich wäre er natürlich Held gewesen, hätte er dich ins Feuer getreten, um damit der Versuchung des Rings ein Ende zu setzen. Leider aber hat es ihn dabei erwischt, weil er ausgerutscht ist und dann selber die Klippe runtergefallen ist. Wenn du überlebt hast und wahrscheinlich die Herrschaft Mittelerde an dich gerissen hast. Ja, ich glaube, der Ring wurde aber tatsächlich auch reingeworfen. Also daran hat das nichts geändert. Achso, ich glaube, du hast einen Willenskraftwurf geschafft, der Schwert. Das kann vielleicht auch sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, der Ring ging schon den Weg, den er gehen sollte. Aber ich glaube, ich habe noch so Rollenspiele auf die Zögern reinwerfen. Dargestellt, wahrscheinlich wolltest du gleich nach Hause oder so. Und wolltest mich hier gleich mit reintreten. Ja, ich. Aber das ist ja in dieser Hinsicht nicht das Erste. Ich glaube, wir haben das andere, haben wir das auch erwähnt im letzten Podcast mit dem, wo ich dieses fantastische Schwert als Barbar gefunden habe, die Randalmoren-Trilogie. Nee, das war schon ein, zwei Podcasts davor. Ja. Aber immer wieder eine gerne erzählte, ja. Und dann kam am Ende dieser Trilogie dein Magier. Wollte, jetzt will ich die ganze Macht für mich, zack, wirf den Feuerball. Ich erinnere noch daran, dass du vor zwei Sessions das Schwert analysiert hast, mit seiner Zauberwende-Funktion. Zum ersten Mal in dieser Trilogie kam sie zum Tragen und hat dich selber gerüstet, wunderbar. Ja, also der Verrat scheint deinen Charakteren ja nicht fern zu liegen. Ja, ich würde das Helden, man ist ja durchaus DSA sozialisiert, wo die Spielercharaktere üblicherweise Helden genannt werden. Und DSA ist natürlich auch ein Spiel, was davon ausgeht in den Abenteuern, dass die Helden gut sind. Genau, bei D&D hat man ja dieses Gesinnungssystem. Aber im Prinzip gehen die meisten Abenteuer auch davon aus, dass man gute oder neutrale Charaktere spielt. Mhm. Da kann man ja mal überlegen, was passiert, wenn man böse Charaktere spielt. Ich kann es leider nicht berichten. Das ist auch noch eine Anekdote, die ich höchstwahrscheinlich schon mal im Podcast erzählt habe. Aber wir wollten dann mal einmal böse Charaktere machen. Und ich musste vorher zu den Pfadfindern. 2 Stunden hatte ich meine Wölflingsgruppe. Haben wir halt was gebastelt oder was auch immer. Bin dann da hingefahren zum Rollenspiel spielen und haben nur enttäuscht die Gesichter geguckt, was ist denn los? Wir haben es gerade alle gegenseitig umgebracht. Also wir haben es geschafft, von 2 Stunden Charaktere zu erstellen und sich gegenseitig quasi umzuhauen. Ja, weil natürlich, wenn jeder fies sein will, ne, dann hast du plötzlich keine Hierarchie. Also ich glaube, wenn du eine böse Gruppe spielen willst, dann ist es wichtig, so eine Art Hierarchie festzulegen, wer ist der Boss, auf den man dann auch hört und nicht sagt, Alter, ich mach nicht, was du. Sonst hat man natürlich ständig so. Und zum anderen sollte man natürlich sich klar sein, dass wenn dich jetzt jemand, weiß ich nicht, zum Einkaufen der Ration schickt, dass deine typische Reaktion nicht ist, ihn gleich umzubringen. Auch wenn dir das nicht gefällt. Ja, das ist also richtig. So, aber gut. Da waren wir auch noch in jugendlichen Zeiten. Ich denke, die Grundmotivation, überhaupt einen Helden zu spielen, ist ja vermutlich ohnehin ein Grundbedürfnis des Menschen ja an sich, nämlich die Anerkennung. Ich denke, das kann man auch ganz gut auf das Rollenspiel übertragen. Denn wenn ich mal überlege, allein wenn die Gruppe gegen einen Monster kämpft, einen Feind kämpft, der schon durchaus herausfordernd ist und einem selbst gelingt jetzt nun der finale Schlag, der das Monster oder den Feind generell jetzt zur Strecke bringt, ist das auch schon erstmal ein Hocherlebnis für einen selbst. Man hat dieses Monster jetzt besiegt. Und das zieht sich ja dann irgendwo ja auch fort. Also man möchte ja was erreichen irgendwo. Man möchte ja... Ja, das kommt immer auf den Spielertypen drauf an, würde ich sagen. Aber na klar gibt es den herausforderungsorientierten Spieler. Er sitzt hier am Mikrofon, der durchaus was erreichen will. Ja. Das muss natürlich nicht zwingend immer Heldenhaftes sein, ist aber das ist schon typisch. Das liegt natürlich daran, dass typische Fantasy-Rollenspiele eben auf D&D fußen und auf Fantasy-Geschichten. Und in Herr der Ringe geht es nun mal nicht darum, dass Sauron die Welt unterjocht, sondern darum, dass neun Gefährten quasi einen Ring da irgendwo in den Berg werfen. Oder alte Rittergeschichten aus dem Mittelalter oder Sagen, das sind ja nun meistens auch Heldengeschichten. Ja? Und wenn du jetzt anfängst mit deinem Abenteuer, ja, und meine Tochter wurde entführt, und dann kommt die Gruppe Spielercharaktere da rein und war es nur die Tochter? Euch nehmen wir jetzt auch noch mit, nachdem wir euch ordentlich... Wenn wir mit euch fertig sind, könnt ihr das Lösegeld nicht mehr bezahlen. Das kann davon abgesehen auch mal Spaß machen zu spielen, aber das Typische ist doch, dass man halt deswegen auch Helden hat, weil natürlich das auch immer ein Aufhänger ist für Abenteuer. Ich breche es aber mal runter auf meine schon oftmals zitierten Computerrollenspiele. Wenn ich da jetzt mal das klassische Diablo nehme, das ist ja ein reines Hack and Slay. Ja, man hat ja auch eine Grundstory, in dem ja der namensgebende Diablo sich in einem Dorf eingenistet hat, beziehungsweise unter eine Kirche in der tiefsten Ebene. Es geht ja mal Ebene um Ebene, ja, weiter nach unten. Verständlich. Und da sitzt man halt ganz unten. Und das quasi das namhafte Böse, das sich da festgesetzt hat. Und man selber als Held, als Charakter ist nun, macht sich auf den Weg, um nun den Diablo tot zu hauen. Ist im Prinzip ja nur ein reines Belohnungssystem. Also der Charakter steigt halt auf, ja, zum einen, und er kriegt immer bessere Ausrüstung. Mehr passiert eigentlich nicht. Ja. Neben hier und da vielleicht noch ein paar kleine Nebenquests noch in den Dungeons selbst. Aber das ist halt der Hauptantrieb eigentlich. Und das Spiel war dermaßen erfolgreich, obwohl es eigentlich nichts weiter geboten hat, außer das. Ja gut, was heißt nichts weiter? Das hat schon mal ein Rollenspiel auf einen oder einen Teil des Rollenspiels darauf runtergebrochen, was wesentlich ist. Und klar, sind kleine Belohnungen sind, glaube ich, für viele Spieler interessant. Ja, das muss ja nicht so stumpf sein, wie aus meinem +1-Schwert wird es ein +2-Schwert, wird ein +3-Schwert, sondern es kann ja auch so kompliziert sein, sag ich mal, wie bei Earthstone, dass du denn dich langsam mit deinem magischen Gegenstand verweben kannst und sozusagen immer mehr Funktionen freischalten kannst. Bei D&D gibt es ja auch ganz viele Gimmick-Gegenstände, die unheimlich Spaß machen. Also wenn da deine Robe der 1000 Taschen oder so findest und da irgendwelchen Blödsinn rausziehen kannst oder Illusionskarten oder Schicksalskarten, was haben wir damit nicht schon alles für tolle Sachen erlebt? Ja, ist richtig. Also ich denke, Belohnungen und auch Stufenaufstieg und so weiter, das ist schon etwas, was Spaß macht. Also wenn man jetzt Rollenspiel spielen würde, sage ich mal, eine Kampagne und dein Charakter ändert sich während dieser Kampagne nicht, das würde doch schon mal ein Stück Spaß rauben, glaube ich. Wenn er vorher genauso ist wie hinterher. Ja klar, also ich selbst spiele auch dann Rollenspiel, um irgendwann mal Erfolgserlebnisse zu haben. Also das ist jetzt halt und, wird es 2015 soweit sein? Habe ich mir als Vorsatz vorgenommen. Ja, nee, man hat doch immer kleine Erfolge. Und genau, wenn das nur ist, dass man die Herausforderung geschafft hat, den Gegner looten kann und jetzt ein Kettenhemd statt ein Lederpanzer trägt. Also gerade dieses, also ich bin ja eh fasziniert immer von den ersten Leveln. Ne? Und da hast du halt, du hast am Anfang, weiß ich nicht, bei Dungeon Slayer deine 10 Goldmützen, von denen kannst du ja entweder eine gute Waffe, eine gute Rüstung oder in Kombination halt eine mittelmäßige Waffe mit einer mittelmäßigen Rüstung kaufen. Richtig. So, und wenn du das erste Mal Geld hast, zack, dann kannst du dich erstmal vernünftig ausrüsten. Genau, das finde ich ja auch, macht der Dungeon Slayer dahingehend auch ja, was Besonderes jetzt in Häkchen, aber es spornt ja zumindest an, weil schon ab Stufe 2 ist ja schon so ein Bruch drin, dass du ja wirklich dann schon deutlich eine Aufwertung spürst. Ja. Ja, genau. Also bei Dungeon Slayer hast du eine relativ große Stufe, halt nicht nur Stufe bei den Stufen. Ja. Also hast du einen relativ großen Sprung, auch unabhängig von den Stufen. Deswegen, du hast halt häufig bei Abenteuer angegeben 1 bis 4, 5 bis 8. Und dann ist halt immer die Frage, ja, was meint ihr denn, für welche Stufe ist denn das und das? Das kann man aber bei Dungeon Slayer gar nicht so genau sagen, weil du hast halt, sobald du das erste Mal richtig Kohle hast und Einkauf gegangen bist, gerade zum Beispiel als Krieger, hast du halt eine unheimliche Steigung deiner Abwehr um bestimmt 4-5 Punkte. Allein dadurch, dass du dir jetzt plötzlich die Rüstung komplettieren kannst. Mhm. Und das ist so viel wie, ja, sag ich mal, ja, eigentlich sogar wie 3-4 Stufenanstiege. Ja. Also von daher, ne, und wenn du diesen Sprung nicht drin hast, sag ich mal, also wenn du kein Geld gekriegt hast bis Level 4, sag ich mal, dann ist natürlich der Stufe 5 Krieger, der noch kein Geld hat, natürlich vielleicht nicht so stark wie der Stufe 2 Krieger, der sich aber schon ausrüsten konnte, oder auch der Stufe 1 Krieger, der sich schon ausgerüstet hat aus irgendwelchen Gründen. Bei Dungeon Slayer kommt natürlich noch dazu, dass du am Anfang ganz schnell aufsteigst, was den meisten Leuten ja durchaus Spaß macht. Das wird dann später eh ein bisschen langsamer, aber Dungeon Slayer lässt sich ja relativ gut auch in höheren Stufen spielen. Das wird ja nicht unbedingt komplizierter. Ja. Wenn du bei D&D hast ja wirklich ein konsequent, dass sich deine Macht immer vervielfacht. Dadurch, dass höhere Zaubergrade freigeschaltet werden und so weiter. Genau. Und dadurch hast du bei D&D und bei Pathfinder natürlich auch ein komplexeres Spiel. Also da muss ich schon sagen, dass Stufe 7, 8, da wird das Spiel dann langsam auch anstrengend. Dann hast du da einen Nebeneffekt, da und da. Genau, das haben ja viele an 4 gelobt, an D&D 4, dass es sich da in diesen Stufen halt besser fällt. Oder einfacher zu spielen ist. Ja. Ja, ich kann das insofern nicht beurteilen, dass ich gar nicht so häufig in hohen Pathfinder-Stufen spiele. Meistens ist man doch eher in den ersten 5 verhaftet. Ja, weil irgendwann verläuft sich das natürlich auch. Jo. Also zumindest habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass... Na gut, ich habe jetzt Falkenrunden zweimal durchgespielt, glaube ich. Oder zweimal fast durchgespielt, einmal durchgespielt, einmal fast durchgespielt. Da endet man so auf Stufe 7, das ist noch ganz gemütlich. 7 oder 8, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Bei Kingmaker sind wir gerade bei Stufe 7. Ah, die sind aber auch halt ausgefuchst, was Regeln betrifft. Und da muss dann halt doch vieles halt... nochmal nachgucken oder so. Das macht dann schon mal anstrengend sein. Ja, aber genau. Das ist halt vom System abhängig. Ja, genau. Also ich habe ja nochmal die wichtigen Einheiten schon genannt. Heroes were made, not born. Ich denke, der Kernpunkt davon ist aber, dass es darum geht, also, oder einer der Kernpunkte auf jeden Fall ist die Hintergrundgeschichte. Und zwar kenne ich das noch aus frühen Tagen so, da musste die Hintergrundgeschichte 20 Seiten haben. Und ja, ich erinnere mich. Auch ich habe immer gern einen halben Roman gefasst. Ja, und wer die 20 Seiten, jetzt wäre das jetzt irgendwie, dass ich das mal so sagen würde, ich war auch mal Lab-SL, also da werden dann auch halbe Bücher quasi eingeschickt. Also ich erinnere mich noch an Vampire Lab, da habe ich konkret einen Charakter Hintergrund gekriegt, der 30 Seiten hatte. Ja, und das kann man sich ja vorstellen, wenn man 30 Seiten lesen muss von einem Autor, der Kurzgeschichten schreibt und das schon mal gemacht hat, das kann man ganz gut mal hinweglesen. Mhm. Wenn man das jetzt aber von 10 Leuten machen muss oder 20, die an seiner Vampire-Chronik teilnehmen und die vielleicht alles nicht so ausgewogene Autoren sind wie dieser Kurzgeschichtenschreiber, dann kann das schon deutlich anstrengender werden. Mhm. Und Und ja, und im Prinzip, was man da ja macht, ist, man möchte schon ein Held sein. Man möchte nicht zum Held werden, ja. Also ich hatte das zum Beispiel bei Pathfinder, Stufe 1, ne? Charakterhintergrund, dies, das und jenes habe ich erlebt, um wirklich jede einzelne Fähigkeit zu erklären. Also was weiß ich, die 5 Sprachen, die man da aufgeschrieben hat. Mhm. Ja, das ist aber Blödsinn, ne? Der wäre ja schon längst Stufe 5 oder 6 bei dem, was der erlebt hat. Also ich finde, das ist dann einfach nur, ja, warum muss der jetzt denn quasi im Dorf Leute retten, wenn der schon, weiß ich nicht, 2 Königreiche im Besitz hatte? Er ist ja, nicht Kugel, der das gleich wieder so verliert. Kugel. Ja, nee, aber wo du es ja gerade sagst, klar, könnte man jetzt natürlich als Bauer, sag ich mal, jetzt anfangen, der, dessen Dorf von Orks überfallen wurde. Klassisches Beispiel, die Tochter, wo du vorhin gesagt hast, wurde entführt. So, aber was hält denn jetzt den Helden, also den Charakter, der jetzt da anfängt? Ja. Was ist denn seine Motivation weiterzumachen, wenn er jetzt seine Tochter meinethalb befreit hat? Und damit ist ja für ihn eigentlich ja schon alles erledigt. Ja, normalerweise ist es ja auch nicht, befreit man nicht seine eigene Tochter. Das mag es zwar auch geben, aber typischerweise ja, ist es denn ja die Dorfjugend, die denn da loszieht oder so, die ja eben dadurch vielleicht schon den Drang zur Freiheit, den Drang zum Gold etc. Kennenlernt. Also bei DCC zum Beispiel, im ersten Abenteuer, was ich da gespielt habe, DCC hat ja eh noch die Spezialität, dass du da mit auf dem sogenannten Funnel, also im Tunnel mit 4 Helden spielst oder mit 4 Bauern spielst vielmehr, die da wirklich quasi noch W4 Trefferpunkte haben. Ah, ein Gegenstand, ein Handelsgegenstand und das war's dann. Und ja, 0 Trefferpunkte und die sind tot. Deswegen hast du ja eben auch 4. Das heißt, du musst da aber auch natürlich, wenn du da reingehst und versuchst, das sozusagen kämpferisch zu überwinden oder so, dann hast du quasi von vornherein verloren. Du musst da also sehr oldschoolig rangehen und wenn da halt irgendwelche Statuen sind oder so, dann geht man an denen nicht vorbei, sondern guckt sich erstmal vielleicht genau an, ob da nicht doch eine Falle ist. Oder Türschlösser. Oder das Dümmste, was man da machen kann, ist in einen Brunnen zu gucken. Warst du auch dabei? Also ich wusste genau, was passiert, als derjenige sagte, ja, ich guck mal in den Boden. Na klar, gab es da einen magischen Effekt, dass da jemand reinfällt, das war doch... Naja. Ah gut, das ist dann vielleicht Meta-Wissen. Aber wo will man das jetzt als Stufe 0 Charakter wissen? Das ist richtig, aber das ist halt DCC, aus der Funnel ist halt herausforderungsorientiert. Und da musst du schon, na klar, kannst du auch rangehen, ach, der ist da jetzt reingefallen, geht der nächste hin, guckt auch rein. Kannst du machen, also bloß dann wirst du keinen Spaß mit diesen Abenteuern haben. Er liegt natürlich auf der Hand. Ja. Aber ich meine ja nur, also es ist... Ja, da musst du natürlich eben oldschoolig, herausforderungsorientiert rangehen und extrem umsichtig sein. Ja, also du hast recht, dass der Bauer oder so kann das nicht unbedingt wissen, aber... wie gesagt, da wird halt erwartet, dass man das herausforderungsorientiert spielt. Okay. Ja, außer man hat keinen Bock drauf und möchte nach 5 Minuten nach Hause fahren, dann muss man das nicht machen, aber... Ich denke, das natürlich überall irgendwo dann so. Überall ist das nicht so. Es gibt auch mit Sicherheit Spiele, die... Also nehmen wir Savage Worlds, wenn du da den Nachteil Neugier hast, wirst du dafür, dass du in den Boden guckst, mit einem Benny belohnt. Bei DSA habe ich davon nur bestraft. Ja, solche Systeme gibt es auch. Ja, also genau. Ja, also ich denke immer noch, das Gegenkonzept zu den 20-seitigen Hintergrundgeschichten ist halt, wenn du halt wirklich eine kurze Hintergrundgeschichte machst, D&D 5 macht es sehr schön. Das ist halt quasi im letzten Podcast schon zu hören gewesen. Da kannst du aus quasi 4 Sachen, die du auswürfelst oder auch frei bestimmst, Prinzip schöne kleine Hintergrundansätze ziehen. Genau, die würde ich aber jetzt halt nicht so weit ausarbeiten oder nicht so episch ausbreiten, dass da schon die ganze Karriere drin steckt, sondern das als Startpunkt nehmen, also als sie kurz miteinander verknüpfen und sie dann nutzen. Das zum Beispiel hat DCC auch sehr schön, beziehungsweise nicht DCC, sondern ein Produkt von Goodman Games. Da gibt es die, ist auch so ein Spielerbuch, die PC Pearls. Das sind zum Beispiel 50 Family Units, heißt das. Und das sind so 50 Hintergrundgeschichten, die so in 3-4 Sätzen erledigt sind. Mhm. Zum Beispiel damals, als ich D&D Classic gespielt habe, mein Kleriker ausgewürfelt. Irgendwie kennt seinen Vater nicht und ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Das konnte ich dann ableiten, dass der Kleriker durchaus goldgierig ist. Und das zum Beispiel ist ja durchaus was, was wiederum eher untypisch für einen Kleriker ist. Und das hat es dann auch schon wieder interessant gemacht. Ja, und ist zumindest auch eine Motivation. Ja, aber halt für einen Kleriker doch eine eher ungewöhnliche. Also zumindest für einen Kleriker des Glaubens, dem ich anhing. ja. Also sprich, da können schöne Sachen entstehen. Und genau das ist ja bei D&D 5 auch passiert. Also ich habe mich ja dann nicht für den klassischen Tempeladepten oder so entschieden, sondern gedacht, nehmen wir doch mal Gelehrter, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber die Hintergrundgeschichte, die da letztlich erzählt wird, durch den Zufall sozusagen, ist doch relativ rund geworden, was sich daraus bauen lässt. Ja, die anderen Sätze sind noch From Zero to Hero und Before you learn to walk, you have to crawl. Ja, oder die angehörte Zitate. Richtig. Ja, das sind so die Schlagworte, mit denen DCC wirbt. Aber ja, das so ist es halt. Auch bei Warhammer 40k lautet das Motto Dreck fressen halt. Ja, sogar im wahrsten Sinne. Ja. Ich hoffe, du beziehst das jetzt nicht auf die E-Pass. Die sind ja zumindest von ihren Preisen her, diese Bundeswehr, beziehungsweise hier für die US-Soldaten, die Menüs sind ja zumindest nicht günstig. Nee, das, nee, aber ob sie dann auch gut sind, das ist dann die andere Frage. Ja, dann zumindest vermutlich. Aber die, ich werde berichten. Ja. Kann übrigens auch berichten, dass, aber das weiß ja im Prinzip jeder, der beim Bund war. Ich war nur 3 Tage da, das hat mir gar gereicht. dass auf den E-Pass? Ja, also auf, ja, also auf diesen den Feldmahlzeiten. Säcken, nee, also auf diesen Zutatensäcken, die Bundeswehr ja dann auch mal kriegt, ja. Steht da immer schön groß drauf, dass es halt auch als Tierfutter verwendet werden kann. Ja. Also auch für Tiere oder auch für Schweine steht das mal da drauf. Also auch. Von daher passt das schon ganz gut. Verstehe. Ja, also ich würde als Essenz jetzt daraus ziehen. Also sprich, ich würde meinen Helden sozusagen, wenn ich denn im Sinne eines Helden überhaupt spielen möchte, vielleicht habe ich auch ein ganz anderes Rollenspiel, wie, weiß ich nicht, Vampire, die Maskerade, da geht es ja nicht unbedingt darum, einen Helden zu spielen, aber habe ich jetzt ein klassisches Fantasy-System, wo man eben auch einen Helden spielt, was auch nicht in jedem Fantasy-Setting der Fall ist, aber dann würde ich doch dazu tendieren, möglichst wenig, was er schon erlebt hat, sondern möglichst viel ins Spiel zu legen und im Spiel zu bestimmen. Mhm. Kann ich auch so unterstreichen. So, genau. Wollen wir uns denn über die Entwicklung von Superhelden noch unterhalten? Ja, meine Teilen sehr gerne. Das sind ja nun auch durchaus vorzeigbare Helden. Ja, was mir da aufgefallen ist, so in dem Schnitt der letzten Jahrzehnte, dass die ganz klassischen Superhelden wie Superman oder Captain America, die ja zu einer Zeit entstanden sind, als es der Welt ziemlich beschissen ging, jetzt im Sinne des Zweiten Weltkriegs und dessen Folgen, dass diese Helden eigentlich fast ausnahmslos ausgestorben sind. Also von der Charakteristik her. Ja. Mal als Paradebeispiel Superman als Überheld, dem eigentlich nichts anhaben kann, außer Kryptonit. Und der auch vom Charakter her super immer als, richtig, immer so der große Strahlemann war. Wie He-Man beispielsweise. Ja. Ist auch ein super Crossover drin, aus den 80ern. Aber beide sind ja charakteristisch sehr, sehr ähnlich. Haben also über Jahrzehnte hinweg keine dunkle Stelle gehabt. dass sich das wirklich im Laufe der letzten, ich sage mal 25, 30 Jahre, dass es doch einen deutlichen Wandel gab, einen deutlichen Bruch in der ganzen Thematik. Ich habe als Jugendlicher viel Comics gelesen, natürlich nicht alle, aber mir ging Superman zum Beispiel schon damals total auf den Sack. Als halt wirklich dieser Strahlemann, der er war, bis ich dann irgendwann mal so auf Spider-Man gestoßen bin, wo Marvel damals auch ein ziemliches Wagnis einging. Weil es war ein Teenager, der Peter Parker, der sich gleichzeitig mit, fing halt dann da schon so an, mit typischen Problemen seines Alters herumschlagen muss. Ja. Erste Liebe, der Mann hat ja schon studiert, aber immerhin Probleme an der Uni, er musste ja alles unter einen Hut kriegen. Und das war damals ja auch für Marvel schon so ein kleines Wagnis. Job, Geld. Richtig, ja, seine Tante May, die er dann mit über Wasser halten muss, weil die Rente ja nicht reicht, als Fotograf dann beim Daily Bugle und solche Sachen einfach dann. Ja. Das fand ich schon absolut interessant. Und was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass er ja selber immer recht lockere, flockige Sprüche drauf hat. Genau. Und das war also jetzt, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Bruch in der Comicwelt war damals, ob das mit Spider-Man angefangen hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich habe mal vor einer Weile gab es so ein dreiteilige Comic, Doku über Comics, das war auch recht interessant. Quasi wann welches Element Einzug gehalten hat, etc. Aber kriege ich jetzt leider nicht mehr so genau zusammen. Aber das ist schon richtig, dass natürlich nach und nach neue Elemente da Einzug erhalten haben, wobei zum Beispiel sowas wie Batman ja schon auch relativ alt ist. Richtig. Wobei sich die Wahrnehmung von Batman, also gerade bei Batman sieht man es ja, wenn ich jetzt nochmal daran denke, an diese, ich sage es ruhig, furchtbare Serie. Also ich habe da immer, das hat mir glaube ich Superhelden auf Jahre vergrätzt. Ach, aus den 60ern meinst du, die Dingsserie? Mit Adam West heißt er. Genau, die liefen eigentlich zu meinen Kindertagen dann auch irgendwo im Programm. Ja, ist richtig. Und das, ich hab bis vor 2-3 Jahren mir nicht groß Superhelden angeguckt, weil ich das immer für total doofe Scheiße gehalten habe. Da ist zum einen diese Serie schuld und später kamen die Filme, diese alten Filme, die finde ich immer noch total kappes. Man muss aber jetzt natürlich dazu sagen, das war ja reine Absicht, also das war ja absichtlich sehr, sehr satirisch gehalten. Ja, was mag sein, aber es hat es nicht besser gemacht. Gibt ja auch noch Leute, die Filme durchaus mögen. Aber jetzt erst, darfst du gerne mögen. Ich finde sie trotzdem total ein Kappes und würde mir das nie nochmal angucken. Jedenfalls dann mit dem neuen Batman. Das war natürlich eine Offenbarung an Atmosphäre. Du meinst die Christopher Nolan-Filme? Dichte, ja. Ja, ist ja auch nicht jeder Freund von. Der dritte mag auch nicht in jedem Detail gelungen sein. Auch der erste nicht unbedingt zwingend, aber. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich nochmal Batman Year One gesehen. Genau, das ist so ein extrem dichtes Ding. Also so ein 60-minütiger Animationsfilm, der quasi darüber berichtet, wie halt Bruce Wayne selber auf die Idee kommt, Batman zu werden. Er kehrt also quasi nach langer Zeit der Abstinenz nach Gotham zurück und beschließt dann halt was zu tun und greift erst so irgendwo im Osten, ist halt immer Ärger, im East End, greift er erst halt so an, unmaskiert, bis dann irgendwie mal eine Fledermaus bei ihm durch die Scheibe fliegt und er auf die Idee kommt, ich könnte mich ja, so entwächst das halt in ihm. Mhm. Und das ist aber auch wirklich düster gehalten und gleichzeitig die noch geilere Story ist halt, wie Lieutenant Gordon nach Gotham versetzt wird. Und sein Partner, den er da zugeteilt kriegt, ist schon so ein Hau drauf und extrem unsympathisch. Im Sinne von, dass der halt sich auch mal die Dealer krallt und vermöbelt, auch wenn sie halt nichts dabei haben oder wenn es nur potenzielle Dealer sind. Mhm. Und das macht natürlich Gordon nicht lange mit, kommt auch auf die Spur. Auch der Chief ist natürlich, der war wegen Korruption schon angeklagt und wurden aber die Beweise sind halt verschwunden. Ist also weiter im Amt. Naja, und Gordon findet dann nach und nach so Hinweise, sage ich mal, und sammelt die und arbeitet halt zum Schluss mit Batman zusammen. Das ist atmosphärisch sehr dicht gemacht in den 60 Minuten. Genau so stelle ich mir das vor, nicht dieses Piton-Plock. Krumm. Ja gut, das war halt, aber das edelt ja den, den dritten Batman-Film, der damals mit Val Kilmer, also war halt total überzeichnet und von dem ist in Ruhe. Ja, gebe ich dir auch vollkommen. Ja, aber das ist ja das, was ich meine, dass sich ja das Bild der Superhelden seitdem extrem gewandelt hat. Also die Leserschaft eher so auf die Typen steht, die ja wirklich sehr menscheln. Die mit realen Problemen zu kämpfen haben, die durchaus düsterer gehalten sind oder halt total freakig sind. Nehmen wir jetzt mal Deadpool zum Beispiel, eigentlich einer der ganz klassischen Anti-Helden, der eigentlich nur aus Versehen Gutes tut, mehr oder weniger, weil er halt selbst totaler Psycho eigentlich ist und dessen Wahrnehmung selber ein bisschen jenseits der Grenzen liegt. Aber nicht minder erfolgreich ist, ne? Was du bei Spider-Man hast mit coolen Sprüchen, hast du halt bei Deadpool sozusagen am Stück und halt gleichzeitig halt sehr abgehoben und quasi als einziger Superheld, der die vierte Wand durchbrechen kann. Darf. Oder darf, wie auch immer, genau. Hat man da natürlich viel Freude mit, auf jeden Fall. Ja, aber er ist halt trotzdem ein Bad Guy. Ja, auf jeden Fall. Er ist schon richtig. Anti-Held, das passt schon sehr gut. Und das finde ich halt so interessant in der Entwicklung, also weg vom klassischen Strahlehelden wie Superman. Da hast du schon recht, das ist natürlich der Zeitgeist. Ja, eben. Also das war ja damals Kuba-Krise und das alles ist Zweite Weltkrieg, Kuba-Krise. Das waren immer dann so die Helden, zu denen man halt aufsehen konnte. Ne? Die waren also die Überhelden. Captain America, der halt die Nazis verprügelt hat, war natürlich halt immer ein Thema. Ja, klar. Also was mich zum Beispiel extrem an Superhelden-Comics stört, ist, dass sie häufig immer ein und dieselbe Story erzählen oder auch gar keine Story erzählen. Oder das geht mir echt auf den Keks. Und vor allen Dingen bei DC und Marvel hast du es halt ganz häufig, dass die halt die Story, die sie vor 10 Jahren erzählt haben, jetzt legen sie nochmal neu auf. Mhm. Das sieht dann zwar alles besser aus, es war immer noch die gleiche Story. Das ist genau wie mit diesen Remakes von Spider-Man. Ne? Na klar, es ist ein anderer Film, andere Gegner, aber es ist im Prinzip zu 75% der erste Film. Richtig. Das ja, weiß auch, zwischen den Remakes und, also, ja. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber es gibt halt zu viele Ähnlichkeiten, das ist das Problem. Ja, jawohl. Also Peter Parker beispielsweise ist in dem Film mit Tobey Maguire. Finde ich persönlich differenzierter als die Version mit Andrew Garfield. Aber wie gesagt, das ist einfach bei Tobey Maguire in seinem Film ist er halt nun mal der verklemmte Teenager und blüht erst dann auf, wenn er sein Spider-Man-Kostüm anzieht. Ja. Und Andrew Garfield als Peter Parker immer blöde Sprüche reißt, egal ob er nun. Dann guck mich an und sage mir, ob ich so aussehe, als würde mich das interessieren. Es ist halt trotzdem noch, na klar, sind da punktuelle Unterschiede, das will ich ja nicht bestreiten, aber es werden ja teilweise dieselben Story-Elemente genommen und alles nochmal neu erzählt. Wenn ich jetzt hier Guardians of the Galaxy sehe, das ist natürlich, da erzählen die mir was Neues. Ja. Das ist eine neue Story, sozusagen. Naja. Wie gesagt, du hast es halt auch bei der Marvel-Heftsammlung, da denke ich mir auch so, Leute, das habe ich doch erst vor 3 Monaten gelesen, müssen wir es jetzt schon wieder erzählen. Klar gibt es dann auch Highlights wie zum Beispiel Planet Hulk oder so, das ist natürlich dann wirklich mal eine coole Story, da denke ich, durften die jetzt keine Conan-Bücher mehr schreiben oder was ist da los? Das ist ja richtig Sword and Planet, wie es sein soll. Das ist richtig schön und auch der Band, wo er dann wiederkommt von da, ich weiß eben gar nicht, wie er heißt, World War Hulk, ist auch ein schönes Teil. Ne? Das sind so Sachen, das geht richtig mal rein, das ist mal was Neues, aber wenn sie denn zum dritten Mal Secret War und jetzt nochmal anders erzählt, dann großartig oder der erste übergreifende Plot, wo denn ein gottgleiches Wesen alle Fieslinge und alle Helden auf irgendeinen Planeten entführt, damit sie da, ja, ich weiß noch nicht, bis heute noch nicht, was sie da machen sollen. Aber das ist aber im Prinzip auch so ein großer Schwachpunkt, um jetzt mal abzuschweifen, dass halt immer irgendwie immer größere Gegner her müssen, allmächtigere, gut, mehr als allmächtig geht es ja nicht, aber immer stärkere Gegner her müssen. Ja, im Prinzip schon. Du hast ja zum Beispiel einen Galactus, das ist schon lustig, die sind auf dem Planeten und Galactus hat einen Raumschiff, das ein Dutzend Mal so groß ist, und der sie hergeholt hatte, hat vorher mal eben ein ganzes Universum so mit einem Anschlag ausgelöscht. Da denkst du auch so, ja, okay, das wird jetzt super spannend, Leute. Ja, richtig. Hat er heute nichts anderes zu tun? Hat er vielleicht einen Podcast? Dann höre ich mal rein. Aber nicht in diesem Universum. Tja, nee, also das ist schon schwierig, genau deswegen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich die Entwicklung einfach interessant. Hin, weg vom Strahlehelden hin zum... Ja, man spricht auch von Golden Age, Silver Age, dann kam das, was weiß ich nicht, Age. Aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich heute düster und dreckiger angesagt ist und mehr Helden sind wie Batman als wie Superman. Der Punisher, zum Beispiel auch so ein Wort, Grenzfall. Auch so ein Grenzdemil. Nein, das ist er, glaube ich, nicht. Also ich habe einen Punisher-Comic gelesen, der war auch ganz interessant, aber da würde ich nicht sagen, dass er nicht grenzdemil ist. Nicht im Sinne von verrückt, aber wie er da seinen Gegnerin zugerichtet hat, quasi Arme ab, Beine ab und sie dann da rumliegen lassen, das ist schon... Ich würde sagen, es zählt nicht mehr zu den Sachen, die ich für normal halte. Ja, also ich kann mich auch noch an einen Comic erinnern, den ich mal gehabt habe. Das war so ein Comicband, eine Comicsammlung, das jetzt nicht explizit zu dem Punisher gedreht hat. War halt nur eine Geschichte mit ihm. Da war er auf irgendwas, wollte eigentlich irgendwo anders hin, sieht aber quasi mehr oder weniger im Vorbeigehen, wie ein Mann, ein Ehemann seine Frau misshandelt. Ja. Und da guckt er erstmal halt eine Weile zu und dann holt der Typ eine Knarre raus und will sie dann wohl erschießen, so im Laufe des Gefechts. Im Hintergrund steht da ein heulendes Kind und so, das nein, nein, nein, Mama, Mama. Und da rastet er halt dann aus und nimmt halt die Knarre, Uzi oder was, oder auf jeden Fall war es ein Maschinengewehr und hält das mal voll auf die Typen im Prinzip eigentlich nur. So. Und da geht halt alles zum Bruch, geht kaputt und dann kommt er halt dann da rein und rammt dem Typen den Pistolenlauf in den Hals und sagt halt, dass wird das nochmal passiert. Ich habe jetzt zwar eure Adresse und wenn du deine Frau jetzt nicht gut behandelst, dann komme ich halt nochmal wieder. Ich schätze, das löst alle Eheprobleme. Und bricht ihm erstmal die Wirbelsäule. Also, dass er dann im Rollstuhl sitzen muss. Selber auf Hilfe angewiesen ist. Das ist halt der Punisher. Aber so... trotzdem ist er halt erfolgreich. Ich meine, trotz solcher im Prinzip sehr, sehr grenzwertigen Sachen. Gut, so Selbstjustizgedanken etc. ist ja nicht so, dass das jetzt den Menschen fernläge, sage ich mal vorsichtig. Ja, das will natürlich nicht. Aber das zeigt ja doch, dass Rechtschaffenheit allein kein Erfolgsgarant ist. Gut, ich würde jetzt... Das weiß ich nicht. Ich gucke auch mit Begeisterung die Serie Dexter, habe aber immer noch kein Bedürfnis, irgendwelche Leute dahin zu schlachten. Oder Hannibal. Nein, da passt es vielleicht. Das ist ja gar nicht hinaus, sondern einfach, dass dieses Konzept erfolgreich ist. Ja, genau. Aber sie sind ja auch. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass wir dieses Konzept aneignen. Ist. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, kann man das schlecht sagen, dass, weil die Leute jetzt so rechtschaffene Sachen gucken, sind sie rechtschaffend oder. Sie gucken Punisher oder so ein Konzept wie der Punisher hat Erfolg, dadurch kann man auf irgendwas schließen. Man hat deswegen Erfolg, weil es auch mal was anderes ist. Das würde ich hauptsächlich so sehen. Ja, wenn ich jetzt... Spricht vielleicht doch niedere Instinkt an. Ja, mag ja sein, aber weiß ich nicht. Ich lese den auch mal ganz gerne, aber da steckt halt auch unheimlich wenig drin meistens. Da lese ich zum Beispiel Deadpool lieber, weil der hat natürlich gleich einen ganzen Flocken voller, also da ist auf jeder Seite ein guter Spruch dabei, der mich irgendwie amüsieren kann. Deadpool, einer meiner Lieblingshelden. Ja, also bei Deadpool sind wir uns einig. Genau, vorstellen wollten wir beim Speziellen nochmal zwei, nämlich weil Florian nicht wusste, dass es sie gibt oder dass es gleich beide gibt, nämlich Batwoman und Batgirl. Jawohl. So, da habe ich mal die jeweils ersten vier Bände des neuen DC-Universums gelesen und weiß dazu Folgendes zu berichten. Denn Batgirl ist Barbara Gordon, die Tochter von Commissioner Gordon, ist er mittlerweile. Ist das, das muss ich jetzt fragen, spielt das nach ihrer Oracle-Zeit oder ist das anderes? Das neue DC-Universum ist deswegen neu, weil quasi alles zurückgesetzt wurde. Ach so. Das heißt, du kannst dir Band 1 kaufen und brauchst überhaupt kein Vorwissen. Bei Batgirl ist es allerdings so, dass es vorher durchaus Ereignisse gab, die vorher stattfinden. Genau, das ist ja auch nochmal erwähnt, du bist mit Oracle. Hacker, Wunder, Oracle, blub, blub, blub, blub, blub. Also es fand schon statt, aber es wird halt darauf geachtet, dass es hier nochmal sozusagen, dass man halt gut einsteigen kann. Das ist auch, glaube ich, größtenteils gelungen. Das Vorwissen, das man braucht, dass sie halt lange im Rollstuhl war und da wurde sie durch den Joker hingebracht. Mhm. Ja, das passt jetzt ja. Genau. Gut, ja, und hier ist sie dann quasi gerade dabei, wiederzukehren und natürlich kommt es früher oder später zur Konfrontation mit Joker. Das ist dann sehr persönlich, auch sehr geil gemacht. Die Braut des Joker. Mhm. Jetzt kommt das große Aber. Der Lieblingssatz hier in meinem... Der Lieblingssatz am Ende des Buches. Achso, das große Finale in Batman 18. Ah ja, das hattest du schon. Ja, in Batman 18. Das ist natürlich schön, wenn man die Serie Batgirl sammelt, kauft, dass ich irgendein anderes Heft kaufen muss, damit ich das Finale hiervon erfahre, was ich dann übrigens auch noch getan habe. Cross-Selling. eBay, sei Dank. und dieses Finale ist total Banane. Naja, halbwegs Banane. Und das war schon eine Enttäuschung. Ist auch ein anderer Autor, der fängt halt nicht diese Stimmung ein. Und ist halt auch noch auf Batman konzentriert. Ja, weiß nicht. Das war ein bisschen enttäuschend. Ansonsten ist Batgirl ziemlich cool, was sie halt hat. Sie redet wenig, aber kommentiert in Gedanken ihre Handlung. Und das macht das schon sehr amüsant. Also die ist dann noch sehr selbstironisch. Ja, das hat auf jeden Fall was. Ist sehr unterhaltsam, fand ich. Und von den meisten hochgelobt hingegen ist Batwoman. Wie heißt sie? Casey Kane? Kate Kane, so. Genau. Ja, also von den Bildern her teilweise durchaus beeindruckend. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht so wäre. Also hast du ja immer so fließende Übergänge und so weiter. Ja. Da haben sich schon einige Besonderheiten einfallen lassen. Aber die Story sowas, ist nicht so gefallen, ne? Die Story selber fand ich halt schwach in den ersten drei Bänden. Mythologie, ertrinkende Welt, Monsterboot. Genau, da geht es halt ja, quasi um Wasserleichen am Anfang, die dann auf ein ja, Wasserwesen zurückgeführt werden. Im zweiten Band. Oh nein. Aber doch nicht etwa Aquaman. Ach Quatsch. Nein, nein, ist die Aquaman. Im zweiten Band finden sie dann heraus, dass sie für eine größere Organisation arbeitet, um im dritten Band gegen den Haupttypen dieser Organisation vorzugehen. Oder Haupttypen oder wie auch immer. Ja, also das durchgehende Wasserthema, wenn das interessiert, mag interessant sein, wie man das thematisch so eingeht. Was ich noch richtig gut fand, war der vierte Band, Blutsbande. Da wird es nämlich sozusagen persönlich. Batwoman. Genau, der Hintergrund ist, was bei Barbara Gordon ja relativ klar ist, als Tochter des Commissioners, kriegt sie halt auch von da immer ihre Informationen. Halt, fragt ihr, Mensch, was ist denn los? Oder guckt auf seinem Handy nach oder sonst was und kommt deswegen an Fälle ran. Bei Batwoman, die quasi auch nicht so richtig sich in die Bat-Familie eingeordnet hat, die ist ja quasi eine ehemalige Elite-Soldatin. Und ihr Vater Colonel und musste dann wegen einer lesbischen Beziehung aus der Armee ausscheiden und naja, hat jetzt das Schicksal als Batwoman gewählt. Ja. Und wobei warum es ausgerechnet Batwoman? Bitte? Warum ausgerechnet Batwoman? Das wird eigentlich gar nicht so geklärt. Das wäre jetzt ein interessanter Unterschied zwischen den beiden. Also gibt es da jetzt, oder wo findest du denn jetzt, dass da der gravierendste Unterschied ist, auch vom Charakter her. Zwischen Batgirl und Batwoman. Ja, Batgirl ist halt genau, ja, eigentlich von der Kommentierung her locker leicht, sag ich mal. Katie Kane ist schon deutlich ernster, verbissener, sag ich mal. Und Charakter. Ein Charakter wird in Comics nicht extrem stark ausgearbeitet halt. Ne? Kannst nicht sagen, die eine, das bleibt ja doch an der Oberfläche. Also da würde ich jetzt keine großen. Ja, aber halt die auffälligsten ja. Unterschiede zwischen den Charakteren. Also ich meine, Punisher und Batman, Punisher und Spider-Man, ja, wir sind ja nur zwei ganz verschiedene Typen. Ja, gut, ich meine, was meinst du denn, wenn sie Batwoman und Batgirl heißen, dann sind sie natürlich an Batman angelehnt und gehen genau in diese Richtung. Ne? Ja. Sie haben halt keine Superkräfte, so sind beide. Batgirl ist natürlich dann eher die, sag ich mal, Spürnase, die Detektivin, die jetzt eher dann mit Geschick und Finesse kämpft. Das ist aber bei Batwoman halt auch nicht total unähnlich. Sie ist aber halt besser ausgerüstet. Hat halt durch ihre Soldatenerfahrung, kann sie halt auch richtig zuschlagen und mit mehreren Gegnern aufnehmen. Warum sie sich eigentlich an Batman angelehnt hat, das wird, meine ich, nicht so richtig deutlich. Das Interessante ist halt, dass sie dazu gezwungen ist, im Prinzip fürs BPE zu arbeiten. Das ist so eine recht undurchsichtige Organisation. Mit einem, der Chef ist irgendein Totenschädel-Typ, was in Comics selten was Gutes zu sagen hat, für den sie Aufträge übernimmt, aber schon selber darauf achtet, halt, sie tut schon Gutes. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwelche fiesen Kram machen würde oder hier von dem Black Mask sein. Bei Captain America, wie heißt der? Red Skull. Red Skull, also der ist zum Beispiel nicht. Vielleicht sein Bruder. Vielleicht sein DC-Bruder, ja. Ja. Genau. Ja, das ist auch noch nicht so genau klar, aber jetzt haben wir in Band 4 sozusagen die Situation, dass sie ihre totgeglaubte Zwillingsschwester ist in Händen des BPEs und die möchten jetzt eine letzte Aufgabe von ihr, nämlich, dass sie die Identität von Batman rauskriegt. Genau, das Druckmittel der BPE war, dass sie haben halt die Identität von Batwoman rausgekriegt und sie damit quasi in ihre Dienste gezwungen, sag ich mal. Und auch, dass sie, Batman hat auch versucht, sie in seine Batfamilie sozusagen zu holen. Da gibt es, glaube ich, Batman Incorporated heißt das zu dem Zeitpunkt. Ja, und das hat sie dann abgelehnt und ja, ist dann halt sozusagen beim BPE, dem sie aber auch gerne mal Ärger macht. Also dann irgendwann ist sie mit Wonder Woman unterwegs und soll die eigentlich ausspionieren, was sie auch macht, aber hinterher die Daten vernichtet. Also okay. Die sind leider verloren gegangen. Ne? Das ist schon so ein Konflikt. Und naja, also jedenfalls, das BPE hat ihre Zwillingsschwester, die totgeglaubt war, und möchte deswegen von ihr, dass sie Batman quasi rausholt, die Identität herausfindet. Genau, gleichzeitig hat sie noch so einen Companion, das ist ihre Cousine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Hawkgirl oder so. Und die ist zwischendurch auch mal relativ kaputt gegangen, wurde dann von ihrem Vater, also dem Hawkgirl, sozusagen, wieder gepflegt und so weiter. Und da er seiner Tochter bzw. dem BPE nicht über den Weg traut, hat er quasi Batwoman abgehört und weiß jetzt auch, die haben so eine andere Tochter und macht sich jetzt gerade mit Hawkgirl fit, die rauszuholen und hat sich dazu noch einige seiner ehemaligen Elite-Soldatenkumpels herangezogen. Und die bereiten gerade den Einsatz vor. Das ist dann das Ende von Band 4. Da wird es halt wirklich persönlich und das wird dann auch interessant. Mhm. Ja, soweit zu den beiden. Ja, achso, genau. Dann habe ich noch noch einen schönen Punkt aufgeschrieben. Den DVPK. Das hast du ja mir davor ja. Nicht erläutert. Oh. Das ist nämlich ein Dreiviertel-Partikel. Dreiviertel-Partikel. Ja. Also gestern hättest du unsere Pathfinder-Runde auch besuchen können. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich aber dann das letzte Viertel gewesen. Oder? Das hätte sein können. Dann wäre es halt ein Vier-Fünftel-Partikel gewesen. Achso. Ich hätte jedenfalls die Quote nicht groß verändert. Okay. Ja, nee, also gestern ist doch interessanterweise in unserer Kingmaker-Kampagne eine Begegnung, sage ich mal, eskaliert, von der ich das nicht, also ich habe sie schon schwierig gebaut, so ist das ja nicht, aber normalerweise sind die relativ fit. Aber irgendwie haben sie zum ersten Mal, glaube ich, auch beschlossen, dass jetzt wichtig ist, die Gruppe zu trennen. Never split the party. Ein Anfängerfehler. Ja. Also der Erste hat quasi in Erdgestaltform mit Earth Glide in der Kanalisation ermittelt. Und der Rest der Gruppe ist zu einem, eigentlich zu jemandem gegangen, um ihn zu befragen. So, alle Menschenkenntnis gewürfelt, also Motiv erkennen und so. Ich habe das auch mal gewürfelt. Na, eins. Oh, Mist. Dann muss ich mal irgendwas Besonderes machen. Und sie haben ihn dann relativ direkt nach was gefragt, was ihn hätte glauben lassen können, dass er eigentlich schon genau in deren Flach steht. Denn hat sich quasi abgewendet. Leben kriegt er mich nicht. Ist abgehauen. Das hat dann halt tot. Das hat natürlich die Gruppe überrascht. Ja, vorher lief das halt so ein bisschen zäh. Das lag daran, dass das Abenteuer direkt konvertiert war und man oder ad hoc konvertiert war manches. Und also gerade fluffmäßig ad hoc gemacht war. Und das ist dann doch manchmal ein bisschen schwierig, von dem einen System aufs andere zu übertragen, wenn die Systeme doch sehr weit auseinander liegen. Ja, jedenfalls, um da ein bisschen Schwung reinzubringen, dachte ich, das ist gar nicht schlecht. Und es sind abgehauen, die hinterher. Der in die Kanalisation, war schon mal der richtige Ort, der da unten hat auch insgesamt drei Chancen, drei Wahrnehmungsproben, da irgendwas mitzukriegen und da sich dem Rest seiner Gruppe anzuschließen, aber irgendwie. Er hätte quasi nur eine 4 würfeln müssen mit W20. Das hat aber irgendwie gleich dreimal nicht hingehauen. Das hätte ich sein können, ja. Das hättest du sein können, ja. Das haben wir auch gedacht. Das Beste kommt aber noch. Naja. Dann sind die da jedenfalls hinterher. Okay, haben dann das erste. Haben dann gesehen, wo er da abgebogen ist, aus Kanalisation sozusagen. Also konnten seine Spuren relativ gut verfolgen. Waren ja noch relativ dicht dahinter. Und dann ist sie auf das erste Viech getroffen. Paladin wirft Smite Evil an, zack, tot. So, also das Viech tot. Ja. Nicht der Geflohene, sondern das, was da quasi im Weg stand. Ich bleibe ein bisschen vager, weil, verrate ich später. Verrate ich dir im Einzelpodcast. Das ist ein Wegstand. Okay. Also, zack, dann nächsten Raum, da waren dann drei von den Viechern. So, davor sind sie halt durch einen schmalen Tunnel hingekommen und statt jetzt zum Beispiel, typische Taktik wäre jetzt im Tunnel zu bleiben, dass nur eins der Viecher mit dem in Häkchen Tank kämpfen kann, der ist tapfer voran, muss dann halt von drei Seiten Schaden einstecken und sie mussten halt noch rauskriegen, dass die halt so eine feurige Substanz spucken können, die dann halt auch einen Flächeneffekt hat. Mhm. Ja gut, der Heiler war also gut mit Heilen beschäftigt, der Paladin verlor aber pro Runde ein bisschen mehr Trefferpunkte, als der Heiler wiedergeben konnte. Und ja, von hinten der Schütze hatten wir dann noch, er hat fleißig geschossen, hat auch beim ersten Mal auch gleich einen Crit gewürfelt, also das zweite Monster war dann auch gleich sehr angeschlagen. Ja, und dann irgendwie lief es gar nicht mehr. Dann hat der Paladin Pommel nicht getroffen, der Schütze von hinten hat dann auch, das Problem war, die Viecher hatten Schadensreduktion 10. Ja, und dann wurfst du halt deinen W12 plus, plus 7 plus. Plus 5, plus 7, irgendwas so in dem Dreh muss es sein. Ne? Oder kannst du halt auch unter 10 bleiben. Ne? Dann werden da nur ein paar Punkte abgeknabbert. Er trifft es zwar jedes Mal, aber kommt halt nicht durch. Naja, und der Paladin wollte aus irgendeinem Grund sein Smite Evil auch nicht mehr anwerfen. Weil er dachte, da kommt noch irgendwas Dickeres noch. Oder so. Er hätte noch zweimal Smite Evil gehabt. Und die hatten halt, wie gesagt, Schadensreduktion 10, aber nicht gegen Gutes und nicht gegen Silber. Haben dann noch zwischendurch so, ja, was haben wir noch an Munition? Ja, die hätten auch Silbermunition gehabt, die hätten es halt nur ausprobieren müssen. Sie waren eigentlich schon auf der richtigen Spur. Und dann hat der Heiler irgendwann gesagt, ja, ich mache, nee, diese Runde heile ich nicht, mache jetzt mal was anderes. Und ab dem Punkt ging es bergab. Achso, und währenddessen der vierte Charakter, so die finale Chance, sehr lustig, das hätte es nicht wirklich du sein können, da flog etwas an ihm vorbei. Und da hätte er jetzt natürlich die Verfolgung aufnehmen können. Seine Idee war aber, ja, das fliegt bestimmt von da, wo, ne, das, von da, wo es jetzt wichtig ist, ich laufe mal in die entgegengesetzte Richtung. Und ja, grandios. Also sprich, die drei, die noch da waren, wurden von hinten überrascht. Von dem, was dann kam. Achso, das Vieh, das geflogen ist, war dann ja, überraschende, das überraschende Element dazu. Genau, das hatte sich halt, das war noch in eine andere Form verwandelt. Also es war. Ja, und während der vierte Charakter halt in die Entgegenrichtung nahm. Das erinnert mich tatsächlich sehr stark an meine eigene Entscheidung. Ja, dann ging der Paladin zum Boden, hatte aber den Effekt, dass er dadurch nochmal Trefferpunkte nochmal zurückkriegt durch irgendein Talent oder so. Kam dann quasi Trefferpunkte nochmal über 0 drüber. Ja, und dann hat natürlich das nächste Monster quasi nachgesetzt. Und ja, das hat dann den Paladin, glaube ich, um einen Punkt zerrissen. Und sie war noch kurz davor, sie hatten schon eins von den Viechern umgekloppt und eins hatte noch einen Trefferpunkt. Das war echt extrem knapp. Also, naja, und dann, nachdem der Paladin lag und das Viech von hinten kam, waren sie natürlich eingekesselt. Sie hätten in der ersten Runde hätten sie halt noch fliehen können, da war noch Platz da. Da haben sie sich gedacht, nee, das kämpfen wir jetzt aus. Ja. Aber die halten halt nicht viel aus, ne? Im Gegensatz zum Paladin mit doch relativ vielen Trefferpunkten und einer hohen Rüstungsklasse. Ja gut, der Schütze hatte auch eine hohe Rüstungsklasse, aber ja. Naja, und dann, nachdem sie tot waren, kam dann der Druide und hat dann die Viecher eingedeckt mit erst Wölfen. Die waren zwar wenig effektiv, aber das wäre halt das Mietschild gewesen, also das Fleischschild so. Ja, Fleischkind wäre auch. Ja. genau, also das ist normalerweise auch eine von ihnen bevorzugte Taktik, ne? Dass sie halt da, wo der Paladin gestanden hätte, noch 2, 3, 5 Wölfe vor, dann hätte den Paladin vielleicht nur einen Dämon angegriffen. Und so waren sie da. Ja, war das nicht da. Und hatte noch einen Tiger beschworen und das sind ja echt zähe Biester in Pathfinder. Also die haben nicht nur 3 Angriffe, die ziemlich mit +11 oder so auch relativ stark sind. Die greppeln auch noch mit jedem Angriff. Allerdings steht in den deutschen Regeln, und zwar egal welchen man nachguckt, dass Greppel nur gegen kleinere Wesen geht. Also kleinere Wesen als man selbst und die waren natürlich selber groß, deswegen hat Greppeln da nicht geklappt. In den englischen Regeln steht allerdings Konsequenz, dass es auch gegen Gleichgroße geht. Was sehr merkwürdig ist, weil in Deutschland auch noch andere Formulierungen benutzt werden, also irgendwo muss das ja her sein. Okay. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass wenn Effekte gegen gleichgroße Gegner gehen, dass das auch meistens gesondert nochmal beisteht. Deswegen, das ist noch eine Sache, die ich recherchieren muss. In dem Fall war es ja egal, weil die drei da schon tot waren und der Druide nur noch versucht hat, ihre Leichen mehr oder minder zu bergen. Ja, naja gut, aber der musste dann halt auch fliehen. Aber man hätte halt gemerkt, wer dabei gewesen. Also, genau, also erste Fehlentscheidung, sozusagen den vierten Mann wegzuschicken, wäre er dabei gewesen, dann hätten sie das mit Sicherheit gewonnen. Zweitens beim Paladin halt ihn so alleine davor zu schicken, statt sich ein Stück zurückzuziehen. Sie haben sich dann auch eine Runde lang schon mal ein Stück zurückgezogen. Das geht ja dann nicht so ad hoc, wenn du da im Gefecht bist. Aber haben das ja nicht konsequent fortgeführt, dass er dann wäre nach 2, 3 Runden nur von einem Gegner angreifbar gewesen und dann hätte das alles nicht so viel ausgemacht. Aber gut, haben sie dann halt nicht so weitergesetzt. Dann keins, jetzt hat der Paladin noch 2-mal Smite Evil gehabt, aber es nicht benutzt, also mit ins Grab genommen. Das war dann zu viel gespart. Ja, und der Schütze, ja gut, hätte er Munition durchprobiert. Ja, und beim Heiler halt ganz klar, ne? Hätte der seine Heilaktion weitergemacht, der hätte es auch noch 2, 3 Runden gereicht, die vermutlich auf jeden Fall dazu gereicht hätten, da vorne aufzuräumen. Ja, also sprich, das war genauso wie unser TPK damals, wo man auch sagen könnte, hätte nur, egal welcher Charakter, hätte jeweils irgendwo eine bessere Entscheidung treffen können, die den Kampf entscheidend oder mitentscheidend verändert hätte oder hätte können. Ja, ich glaube, es hätte schon gereicht, wenn jemand, wenn ein Zauber, Piper und Magier damals in der Gruppe dabei, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber beispielsweise ein, ich glaube, Kettenblitz hat er gar nicht gehabt, aber es hätte damals, glaube ich, auch schon durchaus was bewirken können. Ja, oder der Paladin direkt ans Wasser. Der Paladin betet mal nicht die böse Statue an. Also, achso, den Partikel meinst du. Ja. Ja. Worship me, I'm evil. Hast du eine Statue, die muss ich anbieten. Das hat mich übrigens damals grandios daran erinnert, dass ich auch mal beim Lab eine orkische Götze spielen durfte, die dann irgendwann abrammen sollte. Das erste, was passiert, ein Blumenparadin, also ein Paladin in bunten Gewändern, weiblich, kommt an, kniet vor mir nieder und betet eine Statue an, also mich. Also sprich, ich muss mich da extrem zusammenreißen, nicht vor Lachen zusammenbrechen. Das war schon echt gemein, also eine wahre Herausforderung. Wir bieten heute auch. Ich muss ja sagen, dass die Statue ja nun genauso aussah wie. Ja, ich glaube, du bist bis heute noch der Einzige, der es so empfunden hat. Ja. Ich meine, wir wussten doch auch irgendwie von vorher, dass in diesem Raum dass irgendwas Böses, ich werde auch eine Aura gespürt und so weiter. Also, naja, egal. Wie gesagt, jeder hätte den Kampf entscheidend beeinflusst. Auch du. Ja, das war also gestern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir weiter Kingmaker spielen von der Kampagne. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr von versprochen, im Sinne von gerade diese Städtebau, Königreichverwaltung und so. Mhm. Ich dachte, das wäre total cool, macht total viel Spaß noch. Also ein zusätzliches Element, aus dem ich Spaß ziehen kann. Oder auch meine Spieler Spaß ziehen können. Ich muss sagen, ich finde es relativ dröge und langweilig. War ich doch jetzt eher enttäuscht von, okay, von diesem Element. Ja. Genau, und da das jetzt immer zunehmend mehr ins Spiel kommt, könnte ich mir auch vorstellen, noch was anderes weiter zu spielen. Dadurch, dass zum Beispiel Rise of the Rune Lords offen geworden ist zum Bespielen, könnte ich mir vorstellen, weil das würde ich auch gerne nochmal leiten. Und das würde ich halt gerne nochmal spielen, sage ich es mal so. Und ja, dann kann ich es auch leiten, die ersten drei Bände kenne ich ja. Ja, oder ich schwenke nochmal um. Ich werde auch nochmal, glaube ich, anbieten Star Wars, oh ja. Savage Worlds oder... Da würde ich sogar mitmachen, damit ich endlich nochmal Druiden spielen kann. Ja, der uns bei mir liegt, falls du ihn suchst. Nein, ich suche nicht. Das Allerbeste war, ich habe ja mir selber Druiden gebaut. Ich wollte den bei Jan spielen. Dann habe ich deinen Druiden da eingepackt, so. Blöd. Er lebt aber noch, ja. Also dein Druide, ja. Gut. Meiner auch. Ja. Also Star Wars oder ich bin noch am Überlegen, ob ich nicht Lied von Eis und Feuer auch anbieten würde. Gut, einen letzten Punkt noch, weil ich es nicht auch wieder zurückgeben muss. Das ist ähnlich wie Batwoman und Batgirl. Dafür ein Riesendank an Backalive aus dem Dungeon Slayers Forum. Wir haben uns nicht gegenseitig Comics geliehen auf der Slayvention. Habe ich mir außerdem noch Tokyo Ghoul ausgeliehen. Die allerdings von Chun, dem Zwergenzicker. Und ja, Tokyo Ghoul würde jetzt übrigens sehr gut passen, weil es auch ein deutlich düsteres Thema hat. Was mir an Mangas sehr gut gefällt, sind häufig deutlich schlechter gezeichnet. Denken wir mal an Attack on Titans. Das habe ich auch reingeblättert. Ne? Vom Zeichen her denke ich mir manchmal, ja gut, das hätte ich auch selber. Na gut, das denke ich mir eigentlich sehr selten, aber. Aber im Prinzip wäre es noch so das Zeichenniveau, was ich endlich selber machen könnte. Das gilt jetzt für Tokyo Ghoul nicht unbedingt. Also ich mach's mal auf hier. Ist jetzt aber auch kein Ding. Kein Meisterwerk oder so. Kein Meisterwerk, was man aufgrund des Zeichenstils kaufen würde. Aber was da halt häufig ist, dass die Story ist so unheimlich dicht und interessant und facettenreich, dass das schon wieder Spaß macht. Also gerade für Leute, die, sag ich mal, World of Darkness mögen oder sowas, ist Tokyo Ghoul, denke ich, eine echte Entdeckung. Ja, worum geht's denn da? Genau, das heißt so hinten hier so schön drauf. Der Tag, an dem ich starb, passt sehr gut. Also am Anfang des Bandes wissen wir, dass es ab und an zu Mordfällen kommt und angeblich ein Ghoul dahinter steckt, ist aber alles noch sehr vage gehalten. Der Hauptcharakter des Bandes ist noch Student, hat einen studentischen Freund, geht ab und zu gerne mal ins Café, liest gerne Bücher und schafft es dann, sich mit einer Frau, einem Mädchen aus dem Café zu verabreden. Dem da. Ja. Was er nicht ahnt, dass sie dummerweise ein Ghoul ist, die ihn eigentlich nur ausgesucht hat, um ihn zu verspeisen. Gemütlich zu verspeisen, genau. Jedoch, als sie das versucht, kommt es zu einem Unglück, bei dem ja. sowohl er als auch sie quasi schwer verletzt werden. Also sie wird sogar, um genau zu sein, tödlich verletzt. Er wird nur schwer verletzt und der Arzt trifft dann die mehr oder minder fatale Entscheidung. Da muss eine Blutspende her. Dass er kann das Ganze nur überleben, wenn er quasi Spenderorgane kriegt und da er gerade eine frische Leiche neben sich hat, nehmen wir es doch daraus, auch wenn es da keine Erlaubnis gibt, gibt schon keine rechtlichen Konsequenzen. Ja, das wird durchaus auch thematisiert, halt die Entscheidung. Also allein schon der moralische Konflikt des Arztes, ja eigentlich darf ich es nicht, aber sonst stirbt er. Ne? Ja. Das ist schon ein interessanter Konflikt. So, auch wenn das jetzt ein bisschen lustig klingen mag. Ja, und jedenfalls, anscheinend sind Ghule und Menschen sind, solange sich jetzt die Ghule sozusagen ihre Maske nicht abgenommen haben, also ihr Antlitz nicht verstellt haben, sind sie erstmal so nicht ohne weiteres als Ghule zu erkennen und anscheinend auch nicht im Inneren, durch dass sich die Organe oder sowas verändert hätten. Ja, also von daher kriegt er dann sozusagen Ghul-Organe transplantiert und ist dann quasi ein Halbghul. Und lernt dann dadurch langsam die gudische Gesellschaft kennen und es geht halt im Prinzip so los, dass er erstmal Hunger hat. Also das kann man sich fast so wie so bei so einem Vampir, der nicht weiß, dass er Blut trinken muss, hat er erstmal extrem Hunger, aber egal was er isst, es schmeckt faulig für ihn. Oder auf andere Weise eklig, bricht es dann wieder. Das Einzige, was hilft, ist Kaffee. Interessanterweise. Und ja, genau. Deswegen geht er ins Café, wo sich dann relativ schnell herausstellt, dass das ein Ghoul-Café ist. Eben weil das sozusagen das Einzige ist, was Ghule halt außer Menschenfleisch noch zu sich nehmen können. Okay. Und das ist allerdings auch nicht ganz korrekt gesagt, um genau zu sein. In diesem Café lernt er dann nach und nach andere Ghule kennen. Und der lernt halt auch Ghule. Achso, und in dem Kaffee wird noch irgendwas gefertigt, was auch zum Beispiel Ghule, die nicht Menschen jagen, zu sich nehmen können und davon satt werden. Ob das jetzt doch Menschenfleisch ist, möglich, aber auf der anderen Seite scheint es nicht so, nicht komplett so zu sättigen wie Menschenfleisch, deswegen, vielleicht ist es auch eine künstliche Substanz, also das ist bis Ende von Band 4 noch nicht geklärt. Mhm. Jedenfalls der Kaffeebesitzer ist ihm wohl ganz gewogen. Hat er dann noch eine Mitbedienung, die ein ziemlicher Kämpfertyp ist. Und er lernt dann so wichtige Eigenschaften kennen, wie halt zum Beispiel jetzt auch so eine Art Maskerade. Da lernt er zum Beispiel auch, wie er Sachen zu sich nehmen kann, sie bei sich zu behalten, sie erst später zu erbrechen. Nein, gibt es auch eine Fähigkeit bei Vampire. Ja, deswegen, das ist gar nicht so unähnlich, bloß dass halt das so um Ghule geht. Genau, und der Bezirk, wo das Café ist, da sind auch relativ wenig Ermittler. Man erfährt dann, dass es halt so im Prinzip Ghoul-Ermittler gibt, dass das Phänomen anscheinend größer ist. Man hat ja auch schon selber mehr Ghule durchs Lesen kennengelernt, also durch seine Augen sozusagen. Sein alter Kontakt bleibt noch bestehen zu dem Studentenfreund. Er versucht auch weiterhin studieren zu gehen. Und genau, das andere Interessante ist, dass seine Mit-Kaffee-Bedienung ist auch eine der wenigen Ghulen, die zum Beispiel auch noch zur Schule geht. Also die sich so diszipliniert ist, dass sie es schafft, zur Schule zu gehen. Okay. Oder ja. Spielt sie, ich weiß jetzt eben gar nicht ganz genau. Naja, und im weiteren Verlauf taucht man dann immer tiefer in diese Welt. Genau, man erfährt dann, dass es auch eine Zentrale gibt von Ghul-Ermittlern. Dieser Bezirk, da hier kaum was passiert, ne, da sie alles... wenn sie anscheinend Menschenfleisch jagen, das immer woanders machen, dass die also eher in anderen Bezirken aktiv sind und durch dieses durch ja, die Geschehnisse, die da passieren, rückt dieses Gebiet dann aber auch ins Zentrum der Zentrale der Ghul-Ermittler. Ja, und man, genau, man sieht noch, oder fährt noch, dass Ghul noch ein paar andere interessante Sachen haben, wie zum Beispiel, damit sie nicht erkannt werden, wenn sie in Ghul-Form jagen gehen, tragen sie Masken. Und dann gibt es eine Maskenbildnerin, die die Masken immer sehr individuell fertigt, wie sie halt den Charakter sieht. Das ist auch noch ganz interessant. Und die Ghule haben halt ja im Prinzip so Knochenplatten, verschiedene. Also jeder Ghul hat eine eigene Waffe, die aus ihm herauswächst. Mhm. Genau, unser Charakter ist nur halb Ghul, der kann ihn noch nicht so richtig bewusst lenken. Das macht es noch ganz interessant. Und die Ghul-Ermittler, genau, die von der Zentrale, die tragen halt sogenannte Quinken, heißt das, mit sich herum. Das sind quasi Waffen, gefertigt aus diesen Ghul-Waffen. Genau, der extremste Ermittler ist halt einer, der hat da seine 17 Koffer, der sammelt die. der genau. Und dann hast du halt zum Beispiel dieses, was du halt längere Zeit kennengelernt hast, eine Mutter und eine Tochter, Ghula. Ghula. Also ist nicht der Name, sondern so heißt weibliche Ghule. Achso. Und genau, die werden halt verfolgt von Ermittlern später. Und ja, und dann wird halt die Mutter getötet und die Tochter überlebt. Ne? Und das ist dann halt auch so, so tragisch, weil eigentlich haben die ja kein Menschenfleisch gegessen oder Jagd auf Menschen gemacht, sondern sich immer versucht, anders zu ernähren. Und die Tochter ist jetzt natürlich tot traurig, hat keine Mutter mehr. Ja, also sehr viel interessante Konflikte, also sehr dichte Story, passiert immer was, finde ich, find ich gut. Okay. Echt Spaß, Mann. Ich hatte schon mal auf dem Gratis-Comic-Tag den Einführungsband gelesen, der war jetzt nicht schlecht, aber die Story ist natürlich jetzt noch wesentlich dichter über die insgesamt 4 Bände, habe ich gesagt, gelesen. Würde ich sagen, für Manga-Fans lohnt es sich, für alle, die was mit Vampire Masquerade anfangen können, könnte es sich auch lohnen, oder die halt generell das Thema, was ja Vampire eigentlich bedienen möchte, sage ich mal, persönliche Horror, Personal Horror, sowas, für die könnte das sehr interessant sein. Mhm. Ja, einfach mal für 1 Euro, jawohl, im Prinzip würde ich genau das nicht empfehlen, also nicht den gratis Rollenspieltag Band kaufen, den gibt es wahrscheinlich für 1 Euro, der enthält aber zu wenig, um halt in die Welt der Ghule wirklich vorzustoßen. Dann würde ich mir doch lieber den ersten Band kaufen oder vielleicht die ersten beiden. Und wenn ich dann sage, ja, gefällt mir, kann man dranbleiben. Und wenn ich sage, Alter, was erzählt der denn für Dünnschiss, dann kann man es halt vielleicht doch bleiben lassen. Okay. Aber ich denke, die ersten beiden Bände, danach soll es sich entschieden haben, ob es einem gefällt oder nicht. Ja. Gut, ja, damit sind wir heldenhaft durch, würde ich sagen. Oh ja, sehr heldenhaft, auf jeden Fall. Alles klar, ja, dann genau, können wir quasi unseren Hörern ein frohes neues Jahr wünschen, weil den Podcast werden sie erst im nächsten Jahr hören. Das stimmt. Ja, beziehungsweise hoffen wir, dass ihr gut reingerutscht seid. Genau. Und aber das wisst ihr jetzt ja schon. Ja, das ist richtig. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal in Folge 39. So ist es. Vielleicht in Jungs mit einem Karneval von mir. Das könnte sein Fan-Science oder 10 Dinge. Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Fallen dir noch 10 Dinge ein, die du dazu sagen möchtest, oder? Ach du Scheiße, leider nur 2. Alles klar. Gut, dann gehabt euch wohl und einen guten Wurf im Jahr 2015. Ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.